1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Freitemennacht heute, 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Übrigens, mir geht es tierisch auf die Nerven. Ich kann das Wort Brüderle und Sexismus schon nicht mehr hören. Jeden Abend im Fernsehen, fast jede Talkshow, heute Maybrit Illner und Markus Lanz. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was Sexismus ist, und ich kann auch das Wort übergriffig gar nicht mehr hören. Zumindest tauchte heute in den Talkshows nicht Alice Schwarzer auf. Das ist uns erspart geblieben. Aber wir können über alles reden, über das ihr gerne wollt. Von mir aus auch darüber, wenn ihr das noch gerne bereden möchtet. 0800 220 50 50. Erste Anruferin, Angie 45. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, bei dir zu sein. Um was geht's bei dir? Ja, das geht darum, dass ich seit Silvester in einen Afrikaner verliebt bin. Und ich wohne in einer ziemlich kleinen Stadt, in der mich sehr viele Leute kennen. Nicht, weil ich irgendwie ein Verein bin, sondern einfach nur so. Ich bin ein offener, kontaktfreudiger Mensch. Und ich habe einfach Angst, wie mein Umfeld auf meine neue Liebe reagiert. Wo lebt denn dein Freund? Auch in der Stadt? Nein, der lebt ungefähr 60, 70 Kilometer von mir entfernt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Eigentlich durch meine Freundin. Meine beste Freundin hat im Chat einen Afrikaner kennengelernt und hat ihn zu Silvester zu mir eingeladen und hat gesagt, bring einen Kumpel mit. Ja, und der Kumpel, der war es dann. Und da hat es gleich gefunkt? Ja, in den ersten Sekunden, Minuten nicht. Ich habe erst gedacht, aber... Weiß ich nicht, kam dann. Ja. Wie groß ist die Stadt, in der du wohnst? Oh, frag mich nicht nach der Einwohnerzahl. Also ungefähr. 50.000? 10.000? Nein, ich glaube so, ich weiß gar nicht so. Ich will es gar nicht mal sagen. Du weißt nicht, 100. Wie viel? Mensch, Angie, was für ein schlimmer Zustand, dass man heutzutage noch Angst haben muss, in einer kleinen Stadt, sich mit einem Freund aus Afrika zu zeigen. Wo leben wir denn, Mensch? Ja, ich denke das auch so. Also für mich, ich würde eigentlich, ich bin ein offener, toleranter Mensch. Aber ich weiß auch, ich kenne die Leute hier in diesem Ort und ich kann mir dann ungefähr vorstellen, wie die reagieren. Das Allerschlimmste, es geht gar nicht zu 100% um mich, sondern es geht um meine Söhne. Ich bin alleinerziehend, habe zwei Söhne, die sind 13 und 14. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob die diesen Stand halten, diese Kinder, Jugendliche, Schulkameraden. Ist das jetzt so ein, ich will mal sagen, vielleicht so eine übereilige Sorge, oder gibt es Erfahrungen, dass du das mal mitbekommen hast, dass Leute in deiner Stadt anders aussehende Menschen diskriminiert und beschimpft haben? Ja, habe ich erlebt. Also es gibt hier so eine Gruppe, mit denen ich also tagtäglich Kontakt habe, eigentlich nur so Blabla-Kontakt, so beim Kaffee trinken und so. Und die regen sich über Gott und die Welt auf, wenn jemand falsch einparkt oder ohne Licht anfährt oder Kleinigkeiten. Und dann also, kann ich mir vorstellen, was das für ein Theater gibt. Also so richtige Spießer. Absolut. Sind das. In welchem Bundesland, das kannst du mir noch verraten, in welchem Bundesland lebst du? Ja, ich wohne in NRW, in Nordrhein-Westfalen? Ja. Das gibt's sogar hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja schlimm. Ja, leider. Wie alt ist dein Freund? Ja, das ist das andere Problem. Ich bin 45 und er ist 32. Na ja, nun gut. Wenn du jetzt gesagt hättest, der ist 16 oder 17, da hätte ich ja zusammen, wäre ich zusammengezuckt. Aber 32 und lieber bei 13 Jahre, da reden wir doch gar nicht drüber. Du siehst ja wahrscheinlich auch aus wie 35. Danke, ich hoffe es mal. Naja, ich sehe jünger aus, das stimmt schon, aber ich denke mal so, mein Körper ist halt 45 und ich will dir sagen, selbst du hast Angst davor. Aber ich finde, dass man sich von so einer Angst nicht unter Druck setzen lassen darf. Ich finde, dass man das dann durchziehen muss. Dass man dann auch zu seinem Freund, wenn der aus einem anderen Land kommt und eine andere Hautfarbe hat, dass man zu dem Freund steht. Und dass man mit Schlagfertigkeit und Frechheit all den Leuten begegnet, die es auch nur wagen, irgendetwas zu sagen oder eine dusselige Bemerkung zu machen. Ja, wenn ich das für meinen Teil schaffe, ist das die eine Sache. Aber was ist mit meinen Kindern? Also meine Kinder sind für mich mein A und O, mein Lebensinhalt. Und nun sind die Kinder ja auch schon nicht mehr so ganz klein. Ich meine, denen kann man das ja auch sagen, was für ein beschissenes Verhalten das wäre, wenn dein Freund aufgrund seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft in irgendeiner Weise dumm angemacht würde. Dann sollen sie sich auch wehren. Dann sollen die das auch trainieren. Finde ich. Das muss man durchfechten. Vielleicht geht's ja auch gut. Also nur aus irgendeiner vorsichtigen Angst heraus, sich da nicht mit ihm in deiner Stadt zu treffen. Übrigens, wo triffst du dich denn bisher mit ihm? Ja, in meiner Wohnung. Also ganz heimlich. Er huscht dann in die Wohnung rein und... Ja, sozusagen. Es ist meistens so ein Samstagabendbesuch und Sonntagnachmittag oder so fahren die dann wieder. Und es ist auch meistens so, dass wir zu viert uns treffen, letztes Wochenende zu dritt, weil der Kumpel keine Zeit hatte. Also ich war noch nie wirklich mit ihm alleine und da habe ich auch ein bisschen Panik vor. Das ist das andere Problem. Er spricht nur Englisch, ich aber nicht. Ja, das ist allerdings ein Problem. Wie habt ihr euch denn bisher, hat denn immer jemand gedolmetscht oder wie? Ja, also so in der Woche haben wir SMS-Kontakt, das geht natürlich über Google-Übersetzer, aber wenn wir so mal miteinander reden, also so mit Händen und Füßen, also ich kann halt ganz wenig Englisch und ich habe mir ein Wörterbuch gekauft und... Ja, wie lange ist er denn schon in Deutschland? Ja, das ist auch, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Also so ganz wichtige Fragen sind natürlich auch Ängste, ne? Will er mich jetzt um zu heiraten, um hier bleiben zu können? Oder geht es um mich als Person? Liebt er mich? Du weißt nicht, du hättest doch seinen Freund fragen können, wie lange er schon hier ist und was er hier macht. Ja, hätte ich. Ich weiß immer, ich habe mich gefragt, ist es schon der richtige Zeitpunkt? Ich meine, ich kenne ihn seit Silvester. Na gut, da kann man doch fragen, wie lange bist du hier? Das würde ich am ersten Tag fragen, in der ersten Stunde. Ja, gut. Aber gut, das ist jetzt noch eine neue Thematik, ne? Was ist das für eine Beziehung, die da auf dich zukommt, eventuell? Ja. Kann man ja überhaupt eine Beziehung führen mit jemandem, mit dem man sprachlich überhaupt nicht kommunizieren kann? Du kannst seine Sprache nicht, er kann kein Deutsch. Ihr könnt nicht mal gemeinsam gut eine Drittsprache. Dann musst du ja erstmal ein bisschen was über den erfahren. Was macht der hier? Was arbeitet der? Warum lernt er kein Deutsch? Wann lernt er Deutsch? Und so weiter. Ja, das weiß ich. Also er arbeitet in einem Schlachtbetrieb. Also er ist berufstätig. Und ich weiß also von meiner Sachbearbeiterin, die auch sich mit Asylrecht beschäftigt, dass man mindestens ein Jahr in Deutschland leben muss, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Mhm. Also kann ich davon ausgehen, dass er ein Jahr hier lebt. Mhm. Und er fängt im März einen Deutschkurs an. Mhm. Na gut, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, das war's, ne? Und taste dich bloß vorsichtig daran, Angie. Ja. Ich weiß gar nicht, das wäre für mich wirklich schon ein großer Hemmschuh, wenn ich gar ein Argument zu sagen, ich lasse die Finger davon, wenn ich mit jemandem nicht kommunizieren kann. Ja. Aber da ist jeder anders. Wenn du das irgendwie meinst hinzukriegen, aber sehr vorsichtig. Lass dich nicht gleich auf eine enge Beziehung an. Über Heirat reden wir die nächsten Jahre mal gar nicht, ne? Ist ja klar. Mhm. Ja? Ja. Weil das wäre ja nur absurd. Das wäre schlimm, ne? Ich denke auch, also wenn jetzt die Gefühle da sind und aber er wirklich, wenn es dann irgendwann so ist und er sagt Ende des Jahres oder so, ich muss zurück. Wenn ich den aber doch liebe Ende des Jahres und ich habe weiß ich auch nicht. Lass uns mal darüber noch nicht reden. Ja. Kommt erstmal in die Situation, dass ihr beide richtig miteinander reden könnt. Und erst dann kann man ja auch sagen, ob man jemanden wirklich liebt. Nur vom Angucken und von der Aura und so, davon funktioniert es nun auch nicht. Also vorsichtig, näher dich da an und versuch dich da ranzutasten und frag, was mit ihm los ist. Und was die Sache mit den Leuten angeht, also da würde ich frech auftreten und sagen, es geht euch einen Scheißdreck an, wen ich zum Freund habe. Ja, im Grunde genommen ist es so. Ich hoffe mal, dass ich die Stärke habe. Natürlich. Man darf solchen Sachen nicht nachgeben, indem man ängstlich ist. Man muss sich dem entgegenstellen, finde ich. Ja, das würde ich in der Situation wahrscheinlich dann machen, aber so, wenn ich dann nach Hause gehe, weißt du, dann werde ich wieder, würde ich wieder in so ein Loch fallen und würde denken, ja toll, vielleicht haben sie ja doch recht und. Na, dann solltest, dann solltest du dich schämen, wenn du denkst, vielleicht haben die doch recht. Nein, nicht, haben sie doch recht, dass es ein Schwarzer ist, sondern, ja, ich würde also ins Zweifeln kommen, ob das alles gut ist für meine Kinder, die dann auch so stark sind, sich dagegen zu stellen und zu sagen, das ist meine Mutter und meine Mutter liebt, dann bin ich auch nicht glücklich und ne, ich weiß nicht, ob die das packen. Okay, das musst du natürlich nochmal intensiv mit den Jungs, zwei Jungs sind das, ne? Sagtest du, zwei Jungs bereden. Aber zu dem anderen nochmal bitte vorsichtig rangehen, abtasten und gucken, ob es wirklich dein Ding ist und ob ihr wirklich da zueinander passt. Ja. Liebe Angie, viel Glück wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Richtig viel Glück. Alles Gute. Ja, tschüss. Ein Autogramm hätte ich noch. Ja, gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Okay, tschüss. Alles klar. Ciao. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Maike ist hier. Maike ist 42. Guten Morgen, Maike. Guten Morgen. Hallo, Maike. Um was geht's? Hallo. Ich rufe an, auch aus dem Thema, wegen einem Thema, was in die Medien geht. Ja, erzähl. Aber nicht den Brüderle. Nee. Die Krümelmonster-Affäre. Das finde ich lustig. Das Krümelmonster hat einen Keks geklaut in Hannover, ne? Genau, mitten in Oster City. Oster City, von der ehrenwerten Firma Balsen. Genau. Ein goldener, großer Keks, der hing 5 Meter über der Firmenzentrale, ja, oder an der Firmenzentralwand oder sowas. Ja, ist das Hauptgebäude. Das war nicht mehr die Fabrik da an sich wohl. Also das ist auch mitten in der City. Rufst du aus Hannover an? Aus Laatzen. Das ist in der Nähe. Quasi daneben an. Ah ja, ja, ja. Ich brauche mit der Bahn eine halbe Stunde, dann wäre ich da. Ich musste heute so lachen. Ich las in einer Zeitung den Artikel darüber, dass dieser Keks geklaut wurde und dass das Krümelmonster die Firma Balsen erpresst, dass gewisse Kinderheime oder ich weiß nicht, wer das alles kriegt. Krankenhaus auf der Bult. Genau, die sollen Kekse kriegen, aber die mit Vollmilchschokolade. Und nicht die mit der schwarzen Schokolade. Nein, die mit Vollmilchschokolade. Und dann war ein Bild in der Zeitung vom Krümelmonster und da stand so ganz, ganz trocken drunter, der Täter. Ja, wobei aber das Foto ist aber ein verkleideter Kermit. Ach so. In Blau. Ach und das, was ich vorhin im RTL-Videotext gelesen habe, jetzt hat sich das Original-Krümelmonster aus Amerika zu Wort gemeldet. Er ist mächtig sauer. Verstehe. Und es geht ihm mächtig auf den Keks. Ja, verstehe. Sagt er in einem Interview, weil er sich ja jetzt, weil sich das Krümelmonster ja jetzt in Deutschland aufhält, zu Dreharbeiten. Nee, also ich finde, Balsen hat ja jetzt angeboten, 52.000 Kekse an 52 soziale Einrichtungen zu spenden. Ja, aber doch erst, wenn dieses Ding da zurückgekommen ist. Richtig, ne? Was ich aber wiederum besser finde, weil wenn die das jetzt machen mit dem Kinderkrankenhaus und mit dem Tierheim, da diese 1.000 Euro, dann ist ja Balsen erpressbar. Ja, also bei aller Lustigkeit ist das schon irgendwie eine seltsame Geschichte. Richtig, und auch der Sprecher von dem Krankenhaus hat ja auch gesagt, wie soll er das den Kindern erklären? Weil also, ich meine, viele kleine Kinder da, das ist ein doch mittelgroßes Krankenhaus. Ja. Du rufst so zu dem Thema an, weil dich das Thema interessiert und du so darüber sprechen wolltest. Du hast keine Verbindung zur Firma Balsen oder irgendetwas. Nein. Ja, es ging ja heute auch die Frage an die Fabrik, ob das vielleicht irgendwie ein komplett ausgebuffter PR-Gag sei. Das habe ich zu meiner Tochter jetzt vorhin auch schon gesagt. Ich sage, wenn nicht da mal Balsen selber hintersteckt, vielleicht, man weiß es nicht. Andererseits ist das so eine ganz ehrwürdige alte Familienfirma und den Sprecher, den ich im Fernsehen gesehen habe, der wies das wirklich sehr ernsthaft und sehr seriös von sich, dass das kein Gag sei. Und das wäre auch nicht gut für das Image der Firma, wenn das hinterher rauskäme. Nee, vor allen Dingen Leibniz ist ja hier in Hannover auch ein ganz großer Name. Ja. Es gibt ja die Leibniz-Universität, Leibniz-Museum und... Aber ich weiß jetzt gar nicht, was glaubst du denn, wer dahinter steckt? Wer macht denn sowas? Keine Ahnung. Dieser Mensch muss ja auch sehr hoch... Ich weiß es nicht, ich habe vorhin nochmal im Internet den Bericht aus der Hatz nochmal geguckt, die Bilder da angeguckt. Mhm. Und die Adresse von dem Erkennerbrief, das ist wirklich eine kindliche Handschrift. Mhm. Wie so vom Grundschüler. Ja gut, aber der Grundschüler wird nicht den Keks Nein. aus 5 Meter Höhe abgeschraubt haben. Ne? Nein, aber sie haben das schon richtig gemacht alles. Mhm. Ne? Schriften kann man ja auch nachmachen. Nun bin ich ja fast sicher, dass die Polizei den Täter finden wird. Denke ich auch. Und irgendwie. Aber obwohl, ich habe vorhin gesehen, dass 2009 ist ja Bernd das Brot entführt worden. Das weiß ich und gar nicht. Und da haben sie ja bis heute nicht die Täter. Also, aber es ist an sich schon mal amüsant mal oder auch schön, mal auf solche Nachrichten ja, zu hören. Ja, total. Ich musste so schmunzeln, als ich das las. Und ich bin mal gespannt, wenn man den Täter findet, wie das dann so geht. Der wird dann kommt vor Gericht, was für eine Bestrafung der bekommt und wie das so geht. Alles. Ja, aber besser so ein Thema als dauernd den anderen da. Ja. Ich stimme dir zu, Maike. Also, wir sind aufmerksam und gucken, was das Krümelmonster alles noch so anrichtet. Ja, wollen wir mal gucken, ne? Vielleicht, das können wir ja mal an dieser Stelle machen. Vielleicht ruft das Krümelmonster ja hier bei uns an. Richtig. Und äußert sich zu all diesen dubiosen Dingen, die da passieren. Ich muss mal gucken. Ich glaube, das mache ich gleich mal, ob es da schon eine Facebook-Seite gibt. Ach so, genau, ja. Und dann kann man nicht ja auf die Idee bringen. Was für eine Stimme hat das Krümelmonster? Keine Ahnung. Ich weiß das nämlich nicht mal, wie das... ziemlich dunkel, ne? Ja, ich weiß es nicht. Katzig und dunkel, na gut. Maike, danke für deinen Anruf zu diesem Thema. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. So, tschüss. Ciao. Und es geht weiter mit Kai und Kai ist 35. Hallo Kai. Hallo Domian. Hallo Kai. Also meine Sorge ist ein Kuckucksei, was ich mir, vor 10 Jahren oder 11 Jahren selbst gelegt habe. Ja, ich weiß nicht. Ja, richtig, Kuckucksei. Also es geht um ein Kind. Oh, richtig. Ja, ein Uni-Kind. Ja, erzähl mal. Ich war damals 24 und habe eine nette Frau kennengelernt über einen Freundeskreis, mit der wir des Öfteren dann ausgegangen sind und so. Und da wurde dann halt des Öfteren auch One-Night-Stands. Mhm. Und ja, dann habe ich auch erfahren, dass sie verheiratet ist, schon ein Kind hat. Und dann kam sie irgendwann und sagte, ja, ich bin schwanger von dir. Mhm. Es hätte auch sein können, weil ihr nicht verhütet habt. Richtig, genau. Ja, da habe ich mir jetzt damals keine Gedanken drum gemacht. Ich hatte sie gefragt, ob sie die Pille nimmt und das war auch alles so, wie sie gesagt hat, hätte sie die Pille genommen. Mhm. Und dann im Nachhinein habe ich dann so erfahren, dass ihr Mann nicht mehr konnte. Der ist durch eine OP, also durch Krankheit, ist er operiert worden und konnte dann halt keine Kinder mehr zeugen. Ja. Und sie wollte eben noch ein Kind haben und ja. Dann war das Kind auch endlich da und da war ich auch im Krankenhaus da, hab's besucht und sie war auch dann bei mir. Meine Eltern kennen das Kind auch und ja. Lass mich fragen, als du dann im Krankenhaus warst und das Kind da zur Welt gekommen war, hast du es als dein Kind gesehen und angenommen? Ja. Definitiv? Ja. Ja, okay. Mhm. Also sie hat auch Ähnlichkeiten mit meinem Vater. Mhm. Und, also hast du dich gefreut, dass da ein Kind dann kam? Ja, sicher. Ich war erstmal ein bisschen schockiert, wo sie mir sagte, dass sie schwach ist. Mhm. Wusste auch erstmal nicht, wie ich mit der Situation so umgehen sollte, aber im Endeffekt habe ich mich dann gefreut. Mhm. Ja, ganz normal. Also ist ja mein Fleisch und Blut. Jetzt ist nur das Problem, sie hat mir dann nach einem guten Dreivierteljahr jeglichen Kontakt zu ihr und zu dem Kind untersagt. Mhm. Aufgrund ihres Ehemannes. Und ja. Denkt denn der Ehemann, dass das Kind von ihm sei? Ja. Obwohl er angeblich krank ist. Richtig, genau. Nur ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil er wusste ja selbst, dass er nicht mehr kann. Und so wie sie sagt, hätten sie auch nichts mehr miteinander. Aber sie wollte eben noch ein Kind. Und ich vermute mal, er weiß es, dass es nicht von ihm ist. Mhm. Aber lässt nach außen hin halt so scheinen, als wenn es von ihm ist. Hast du denn für das Kind anfänglich gezahlt? Nein, gar nicht. Sie will auch nichts haben. Also das hatte sie mir damals gesagt. Du hast mit dem Kind nichts mehr zu tun. Und auch Alimente. Aber ganz am Anfang, Du bist nicht, du bist nicht als Vater dokumentiert. Richtig. Warum hast du darauf nicht bestanden am Anfang? Ich war zu jung, unerfahren. Ich wollte da auch in der Ehe nichts kaputt machen. Weil sie hatte mir dann gesagt, ja, ich wollte noch ein Kind und hin und her. Aber jetzt ist in meinem Kopf einfach nur, weil ich habe jetzt mittlerweile auch schon eigene 3 Kinder. Mhm. Bin auch glücklich verheiratet. Meine Frau, die jetzige Frau, die weiß auch Bescheid. Mhm. Über die ganze Sache. Und sie sagte, ich sollte einfach abwarten. Wenn das Kind das irgendwann erfährt, dann sucht sie sowieso ihren Vater. Ja, ja. Ja, das ist natürlich eine missliche Situation. Du bist sicher, dass ein Kind von dir da ist auf der Welt? Richtig, genau. Nochmal die Frage. Du bist dir da sehr sicher, dass dein Kind ist? Ja, ja. Alleine an der Ähnlichkeit zu meinem Bruder und zu meiner jetzigen ersten Tochter. Mhm. Zu meiner ehelichen ersten. Da sind dir natürlich aufgrund der Gegebenheiten, die du jetzt geschildert hast, komplett die Hände gebunden, selbst initiativ zu werden. Richtig. Na? Wo bist du denn? Bist du laut? Ich bin Berufskraftfahrer. Ah. Also, ich sitze im LKW, ich habe extra angehalten. Ah, sehr gut. Wohnt diese Frau mit dem Kind in deiner Gegend, in deiner Stadt? Nicht in meiner Stadt, in der Nebenstadt, also Nebenort. Das heißt, du hast dann das Kind auch seit damals nicht mehr gesehen? Doch. Doch? Ich habe sie ein paar Mal auf der Straße gesehen, aber immer nur von Weitem. Und wenn die Mutter mich dann sieht, dann schlägt die direkt einen Haken mit der und geht woanders lang. Das ist ja auch ein Ding. Ja, und ich weiß eben einfach nicht, was ich machen soll. Ich möchte jetzt nicht das Kind durcheinander bringen oder mich einfach da jetzt irgendwie reinschmeißen und sagen, hier, hör mal, wie geht's dir? Und ich denke mal, sie würde dann auch total schockiert reagieren. Nicht das Kind, sondern Mutter. Das Kind war, was hast du gerade gesagt, wie alt, als der Kontakt abgebrochen wurde? Sehr klein noch, ne? Ja, war noch nicht mal ein Jahr. Ja, okay. Also dann hat sie keine Erinnerung an dich? Nee, gar nichts. Gut, an das Kind kannst du natürlich nicht rangehen. Das wird das Kind ja völlig schockieren, wenn da plötzlich ein Mann kommt, der sagt, ich bin dein Papa. Das kannst du nicht machen. Das Einzige, was du vielleicht mal machen kannst, dass du sehr vorsichtig, doch vielleicht brieflich, schriftlich, weil das Distanzierteste, der Mutter schreibst und einfach mal ihr zu bedenken gibst, dass es doch vielleicht auch gut wäre, wenn das Kind den wirklichen Vater kennenlernen würde und du würdest dich sehr gerne mit dem Kind treffen. Wenn sie allerdings blockiert, hast du ja gar keine Chance, da irgendwas zu machen. Und das vermute ich ganz einfach. Und ja. Wie gesagt, ich will dieses Familienleben, weil die haben ja noch ein Kind. Mhm. Ich will das nicht kaputt machen, weil ich stelle mir dann immer meine Familie vor und wenn da auf einmal irgendwie einer reinfuschen würde, Du kannst dir nur vorhalten, dass du damals mit 24, gut, ist man noch jung, aber trotzdem hättest du natürlich klarer auf dein Recht bestehen müssen. Du hast ja so das Heft aus der Hand gegeben an die Frau. Ja, weil ich wollte dann ihre Ehe nicht riskieren, also dass sie da irgendwie heute ist man klüger, heute würde man da wahrscheinlich anders vorgehen, nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher anders vorgehen. Heute würde ich den Fehler gar nicht mehr machen. Absolut, genau. Mensch Kai, da weiß ich auch keinen schlauen Rat, außer vielleicht einmal nochmal an die Frau ranzugehen. Ich würde sie nicht ansprechen, das ist zu bedrängend, wenn du sie auf der Straße ansprichst. Ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hast, ihr zu schreiben, ob du eine Adresse hast, wahrscheinlich hast du die, ne? Ja, ich weiß genau, wo die wohnen, ja. Und dann mal abwarten, vielleicht reagiert sie sofort, vielleicht reagiert sie aber auch erst in ein paar Jahren, denn das muss ihr ja auch klar sein, dass das Kind irgendwann durchaus ein Recht darauf hat, zu wissen, wer der Papa ist. Und aber anders, ich wüsste jetzt nichts anderes, was man machen kann. Naja, nur das Problem ist, wenn jetzt, sagen wir mal, die Tochter, die kann ja jetzt garantiert auch schon lesen mit 11, dass sie vielleicht dann auch den Brief selber findet oder so. Na gut. Das würde ich jetzt mal nicht gerade kalkulieren. Wenn der Brief direkt an die Frau adressiert ist, dann macht sie den Brief auch nur auf und dann wird sie schon den Brief vernichten oder so. Da würde ich jetzt nicht mehr Sorgen machen. Ja. Denn wenn du das auch noch berücksichtigst, dann bist du ja komplett eingesperrt und kannst nichts tun. Versuch das doch mal so. Vielleicht. Menschen ändern sich ja auch. Vielleicht ist sie auch nachdenklicher geworden, die Frau. Und mit Sicherheit wird sie dieses Thema beschäftigen. Da bin ich ganz sicher. Denn sie lebt ja da in einer Lüge in der Familie. Das ist ja eine schwere Lüge. Auf jeden Fall eine Lüge dem Kind gegenüber und vielleicht sogar eine Lüge auch ihrem Mann gegenüber. Man weiß es nicht. Richtig, hätte gut letzte Woche zu deinem Thema gepasst. Genau, ganz genau, Lebenslügen, ja, genau. Ja, da wollte ich eigentlich anrufen, aber es ging leider nicht. Lieber Kai, mehr kann ich dir nicht sagen, als Außenstehender. Aber als Stalker bin ich da nicht, wenn ich die jetzt irgendwie belästige damit. Ne? Also ich finde, wenn du einen Brief schreibst und dein ernsthaftes Interesse bekundest, dass man vielleicht die Sache doch klärt oder in absehbarer Zeit klärt und du gerne dein Kind kennenlernen würdest wieder, finde ich, ist das kein Tatbestand des Stalkens. Auf keinen Fall, nein. Aber wenn sie dann nicht reagiert, dann musst du das eben auch akzeptieren, wenn sie es nicht tut. Ja. Okay. Lieber Kai, ich wünsche viel Glück. Alles Gute dir und deinem Kind. Darf ich ein Autogramm haben? Wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke schön. Tschüss, Kai. Und noch gute weiterhin, ja. Und ja. Ich finde deine Sendung super. Dankeschön, sehr nett von dir, Kai. Tschüss. Danke, ciao. Ciao. Und wir machen weiter mit Christian. Christian ist 28. Guten Morgen, Christian. Ja, guten Morgen. Hallo, Christian. Weswegen rufst du an? Ich habe gerade ein paar Beziehungsprobleme. Mhm. Und zwar bin ich mit meiner Freundin schon seit 4 Jahren zusammen. Ja. Und habe halt in den 4 Jahren ziemlich viel Scheiße gebaut, sage ich mal. Was hast du gemacht? Ich bin hier quasi nicht körperlich fremdgegangen, sondern halt im Internet, sagen Sie mal. Cybersex-mäßig? Ja, mehr oder weniger, genau. Also ich habe die ersten 1-2 Jahre war alles in Ordnung. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit meiner Ex-Freundin ein bisschen zu schreiben. Mhm. Und was heißt ein bisschen schreiben? Ging das dann auch heißer her? Nee, also es war eigentlich nur ganz normal getextet. Mhm. Viel schlimmer war dann später, also das hat sie natürlich rausgekriegt und gab es riesen Tegos, aber war halt dann halb so wild. Mhm. Und später waren dann andere Sachen da, ging es ein bisschen um Fetisch und... Um Fetisch? Ja. Was denn? Um welchen Fetisch? Da habe ich mich ein bisschen informiert, beziehungsweise habe halt gewisse Neigungen entdeckt. Bei dir? Sachen, genau. Mhm. Was denn für Neigungen? Im SM-Bereich. Ja, und was da genau? Ja, da habe ich halt, wäre ich halt gerne Sklave zum Beispiel. Ja. Und habe mich da auch teilweise beworben, bei einer Domina für Video- und Fotoaufnahmen. Mhm. Und da wurden natürlich auch gewisse Bilder gefordert, Aktfotos, und die habe ich dann gemacht. Und bist du denn auch real dann zu einer Domina gegangen? Nein. Das ging alles nur übers Netz? Das ging alles nur übers Netz, ja. Und du hast also dann so... Es wäre darauf hinausgelaufen, dass ich das real gemacht hätte. Mhm. Allerdings habe ich die Fotos halt auf dem PC gespeichert und meine Freundin hat die entdeckt. Wie sahst du denn auf diesen Fotos aus? Das waren halt Nacktaufnahmen. Nur nackt oder auch schon irgendwie in einem Sklaven-Outfit, irgendwas? Nee, es war nur nackt. Nur nackte Aufnahmen? Ja. Okay. Mhm. Also so, wie es quasi gefordert war. So hatte man es erbeten von dir? Genau, auf der Seite hat halt gestanden, man soll sich so fotografieren und soll die per E-Mail senden. Mhm. Mit einem Text halt, ja, wo man sich ein bisschen vorstellt und so. Ja. Und, ja. So, diese Fotos hat jetzt deine Freundin entdeckt. Genau. Und hat die auch kapiert, um was es da ging, dass das Bewerbungsfotos waren? Das habe ich ihr nicht so direkt offenbart, sage ich mal. Bitte? Das habe ich ihr nicht so direkt offenbart, nee. Mhm. Was hast du? Dann wurde es dann später, habe ich mich auch auf anderen Seiten rumgetrieben, sag ich mal, wo es dann halt um Bisexualität ging. Mhm. Beziehungsweise geht. Das machst du immer noch? Ja, genau. Du bist also richtig heftig unterwegs, so in Sachen Sex und Suche nach neuen Spielarten. Ja, genau. Mhm. Ja. Aber es ist bis heute noch nichts Reales passiert mit einem Menschen. Nee, das war alles auf Online-Basis und auf Text- bzw. Chat-Basis. Wie hast du denn deiner Freundin das mit den Nacktfotos erklärt? Ich habe halt, ja, mit Selbstbefriedigung halt. Ich habe mich dabei halt immer selbst befriedigt, beziehungsweise mache ich das. Ach so, du hast ihr gesagt, die hast du für dich selbst gemacht. Zum einen das, zum anderen habe ich sie halt auch versendet und habe so mit dem anderen geschrieben, dass es halt auf ein Treffen hinausläuft. So hast du es deiner Freundin erklärt? Genau. Ja gut, da war die natürlich schon sehr sauer, ne? Auf jeden Fall. Sehr sauer. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern in den letzten 2 Jahren bestimmt 10-mal. Was ist denn da mit dir los? Das klingt für mich so, als wärst du in deiner Beziehung total sexuell unzufrieden, dass du so ausbrichst. Ja, keine Ahnung. Also Fakt ist, ich liebe meine Freundin. Ja, wie ist denn der Sex mit deiner Freundin? Findet schon seit längerem nicht mehr statt. Ach, und wie lange nicht mehr? Seit Oktober. Ja. Mehr keinen Sex. Und vorher? Ja, also die ersten 2 Jahre war es gut, war es top. Mhm. Und dann wurde es halt immer weniger. Du hast ja dann im Laufe der Zeit auch Sachen entdeckt, die du vorher nicht so kanntest an dir. Also diese Sklavengeschichte war dir vorher nicht so klar? Nee, auf keinen Fall. Also das habe ich quasi im Internet entdeckt. Verstehe. Und diese Neugier nach bisexuellen Erfahrungen war vorher auch nicht da? Richtig, genau. Mhm. Ja, da geht es halt vor allem um Transvestiten oder Transsexuelle, auf die ich halt abfahre. Verstehe. Wow, Christian. Weißt du, wonach das klingt? Das klingt danach, dass diese Beziehung eigentlich ausgelebt ist. Du liebst sie noch, das sagt man so. Na klar, wenn man 4 Jahre zusammen war, man schätzt dann ja auch den Partner, wenn das eigentlich auch eine gute Zeit war. Aber wenn sexuell da gar nichts mehr läuft, du bist ein Typ von 28 Jahren und du hast neue Sachen entdeckt, du bist voller Neugierde, dann gebe ich dieser Beziehung keine große Chance mehr. Du willst doch ausbrechen, du willst doch Sachen erleben, wie ich dich jetzt höre. Du willst Sklave sein, du willst mit einem Kerl Sex haben, du willst mit einer Trans irgendwas machen und weiß ich was alles. Ja klar, aber kann sein, dass ich das will, aber ich will auch meiner Freundin nicht untreu sein, sag ich mal. Ja, aber du bist es ja. Du bist es ja permanent. Du lässt ja nicht die Finger davon im Netz. Ja, aber ich war halt bis jetzt immer der Meinung gewesen, dass wenn da körperlich nichts ist... Nee, Christian, dann, so einfach ist es nicht. Ich glaube, da lügst du dir was in die Tasche. Das läuft doch alles in deinem Kopf ab. Ich könnte hören, wenn du onanierst, denkst du null mehr an deine Freundin, sondern an all diese ganzen anderen Sachen. Richtig, sonst würde ich es ja nicht machen. So. Also, ist das... Natürlich ist das eine Form auch des sich Abkehrens von einer Person und letztendlich auch eine Form des Fremdgehens. Vielleicht muss man das dann einfach auch kapieren, dass alles hat ja so seine Zeit, dass eure Beziehung vielleicht erst am Ende der Zeit angelangt ist. Da muss doch eigentlich auch ständig Spannung sein und Streit. Deine Freundin weiß das doch, dass da einiges im Argen ist und ihr schlaft. Ja klar, die weiß es. Das wisst mir auch sehr oft vor und so. Mhm. Und ich habe schon sehr, sehr oft beteuert, dass ich das halt nicht mehr mache und so. Und, also belügst du sie auch noch? Ja, mehr oder weniger. Wie gesagt, halt, ich sage ihr halt, dass ich es nicht mehr mache und dann geht es halt auch 4, 6, 8, 12 Wochen gut und dann mache ich gar nichts. Mhm. Und dann passiert es mir, bricht's raus. Dann bricht es quasi wieder raus, mhm. Genau. Wie ist denn, abgesehen von diesem großen Riesenproblem, die Beziehung sonst so im Alltag? Ich gehe davon aus, dass ihr zusammen wohnt. Ja, wir wohnen zusammen. Ja. Ja. Also wir haben uns wieder kennengelernt. Wir haben damals auf der Schule haben wir uns gekannt. Mhm. Und dann haben wir uns ein paar Jahre nicht gesehen. Dann haben wir zufällig in der Nähe gewohnt. Mhm. Und haben uns über das Internet wieder getroffen. Okay. Und nach 6 Wochen sind wir dann zusammengezogen schon. Das ging also ziemlich schnell. Wie läuft das denn so im Alltag zwischen euch beiden? Ja, wir arbeiten halt beide ziemlich viel. Ihr seht euch gar nicht so oft. Ja, doch schon. Also abends sehen wir uns schon auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt 10-12 Stunden gearbeitet habe, dann komme ich nach Hause, sitze mich auf die Couch und esse halt was und dann schlafe ich halt auch ziemlich schnell ein und wenn sie dann ein bisschen später kommt, dann ist halt auch schon ziemlich sauer, wenn sie mich da schlafen sieht, weil sie hätte halt auch gern was von mir. Klingt alles wirklich nicht sehr berauschend. Ja. Und sag mal, sie ist eigentlich schon glücklich, wenn, und das gefällt mir auch sehr, wenn wir jetzt abends zusammen auf der Couch sitzen und zusammen Fernsehen gucken und ich habe sie im Arm und wir kuscheln halt ein bisschen oder so. Christian, du bist 28 Jahre alt. Das ist nicht deine Lebensperspektive in der nächsten Zeit. Also ich kann dir nur sagen, stell die Beziehung leg alles auf den Tisch und stell die Beziehung in Frage. Ich glaube, wie du mir das schilderst, dass diese Beziehung keine Zukunft mehr hat. Ja, aber ich hab da auch Pläne mit ihr, sag ich mal. Ja, aber die muss man vielleicht im Leben dann manchmal auch aufgeben, wenn man merkt, dass es eben nicht so geht. Ich weiß, du hängst daran, aber du hängst an den anderen Sachen auch. Ich will es dir jetzt nicht komplett ausreden. Ich sag dir ja nur meine Meinung, deswegen rufst du ja auch an. Ja, klar, sicher. Ich hab dir auch schon gesagt, hier wegen der Geschichte, das ist jetzt klingt jetzt ziemlich absurd. Da hast du bestimmt auch schon das eine oder andere Thema drüber gehabt, von wegen Homosexualität, Sünde und so, katholische Kirche und so ein Kram. Ja. Und ich bin halt auch ein recht gläubiger Mensch, bin auf keinen Fall konservativ eingestellt oder so. Und habe auch schon gesagt, hier, ich gehe zum Priester und möchte das Ganze beichten. Nein, komm, vergiss es. Somit halt, aber das ist Schwachsinn. Das würde ich gelinde gesagt auch so sagen. Ja. Christian, denk über deine Beziehung nach, ob die noch weiterzuführen ist. Ich glaube, dass sie nicht weiterzuführen ist. Und freunde dich schon mit dem Gedanken an, dass du einen ganz neuen Lebensabschnitt beginnst. Aber das muss natürlich in dir reifen und in dir muss das auch stimmig sein, so eine Entscheidung. Ich sag dir, wie gesagt, nur so meine Meinung, nach der du ja auch gefragt hast. Ja, klar. Also ich hab schon ziemlich schwer innerlich mit mir zu kämpfen. So glaube ich. Höre ich auch. Christian, mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche dir für dich eine gute Entscheidung für dein Leben. Ja, gleichfalls. Danke. Und alles so ein gut. Autogramm von dir wäre schon so cool. Ja. Und, wir rufen gleich nochmal an wegen der Anschrift. Also mach weiter so. Du hast mir schon teilweise, ob es jetzt diese oder andere Sachen sind, schon sehr geholfen mit deiner Sendung. Vielen Dank, Christian. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Mach's gut, ciao. Und um 1.38 Uhr haben wir jetzt in einigen Sekunden, bin ich verbunden mit Veronika Maria. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Veronika Maria. Ja. Das klingt aber toll. Das ist ein schöner Name. Ja, ich bin mit dem sehr zufrieden. Veronika Maria. Diese Doppelung habe ich so auch noch nicht gehört. Gefällt mir wirklich, muss ich sagen. Da haben sich meine Eltern was dabei gedacht. Ich weiß auch, warum ich so heiße. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Veronika Maria, weswegen hast du mich angerufen? Ja. Mein Problem, Domian, ist, der Bruder meines Lebensgefährten ist geistig behindert. Ja. Er bestimmt dadurch unser Leben und macht uns fix und fertig. Wie alt ist der geistig behinderte Mann? Der wird jetzt diesen Monat 34. Und dein Lebensgefährte ist wie alt? 44. Mhm. Und der Bruder, der geistig behinderte Bruder, wo lebt der? Bei meinem Lebensgefährten, mit ihm in seinem Haus. Ach so, da wohnst wiederum du aber nicht? Nein, ich habe meine Wohnung, weil ich kann das nicht ertragen. Was ist so schlimm daran? Also der Junge ist wirklich sehr, sehr bösartig. Und sehr aggressiv. Wie äußert sich das? Also der hat alles, was man kaputt zerstören kann, zerstört. Das hat also angefangen, also Feuer im Haus zu legen, dass die Feuerwehr kommen musste. Mhm. Er hat mich so verletzt, dass meine Schulter ausgekugelt ist. Er hat seinen Bruder so oft blutig geschlagen, dass die Polizei kommen musste. Kein Handy, keine Kamera. Nicht sicher, kein Autoschlüssel. Also alles muss eingesperrt, weggetan werden. Mhm. Es ist dann besser geworden, weil wir ihn haben einliefern lassen. Da haben wir aber ein halbes Jahr gekämpft. Und dann war er 4 Wochen in der Psychiatrie, wurde abgeholt mit Polizei, Krankenwagen, mit jemand vom Landratsamt, eine Beauftragte. Gefesselt hat man ihn. Also alles ganz arg schlimm. Und da war er also in Behandlung. Und seitdem hat er dann Medikamente bekommen. Weil er hat sein Leben vorher nie Medikamente genommen. Aber er ist von Geburt an geistig behindert? Von Geburt an, ja. Was ist denn das für eine geistige Behinderung? Kannst du die näher beschreiben? Also früher hätte man gesagt, schwachsinnig. Also er ist auf dem Stand wie ein 5-Jähriger, habe ich in so einem Arztbericht gelesen. Also er hat den geistigen Stand eines 5-Jährigen. Und die Beziehung zwischen den beiden Brüdern ist eng? Sehr eng. Sehr eng. Und zwar deshalb, der Vater von ihnen ist schon vor 26 Jahren gestorben. Da war der Bruder ja noch sehr klein. Und der andere Bruder quasi Vaterersatz. Sozusagen, ja. Lebt die, die Mutter noch? Das ist ja das Problem. Die Mutter, also die lebten alle drei zusammen. Und dann ist die Mutter sehr schwer erkrankt und ist 2007 gestorben. Und ich bin also mit meinem Partner jetzt diesen Monat 11 Jahre zusammen. Und er durfte also nie eine Freundin haben. Hat die Mutter? Und als wir uns kennenlernten, war er 33. Und dann hat sie eben herausbekommen, dass ich so viel älter bin. Und da hat sie ihn ausgesperrt. Das heißt, sie hat dann einfach Schloss ausgewechselt. Er konnte dann nicht mehr nach Hause gehen. Also da liegt schon ein Drama in eurer Beziehung wegen der Mutter. Ja, natürlich. Weil... Was macht denn, ich gehe davon aus, dass dein Lebensgefährte berufstätig ist? Nein, er ist gar nicht mehr berufstätig. Das heißt, er ist den ganzen Tag für den kleinen Bruder da, der kleine Bruder, der nun auch schon 34 ist. Ja, das ist ein ganz großer, schwerer Mann. Der 34-Jährige. Ja, und es ist so, wir haben jetzt so lange gekämpft, jetzt haben wir einen Platz für ihn, Gott sei Dank. In einem Heim? Das ist so eine... Diakonie. Und da ist er jetzt tagsüber. Das tut uns schon mal sehr, sehr gut. Das heißt aber, er ist ja nicht fähig, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das heißt, mein Freund fährt ihn also jeden Morgen hin und abends hin wieder zurück. Und fährt dann wieder zurück und dann holt er ihn ja wieder um 16 Uhr. Das sind jeden Tag 100 Kilometer. Ach du. Aber das heißt doch auch, dass ihr mal nie wegfahren könnt, die beiden. In all den Jahren nie. Nie. Das ist also so, Domian. Ich habe nur eine Möglichkeit, allein zu sein oder zu dritt. Dann kann dein Freund kann dann ja auch nie zu dir kommen. Nein. Du kannst nur dorthin gehen. Ich kann nur dorthin gehen oder beide kommen zu mir. Aber da ist halt auch schon viel passiert. Da hat er mir zum Beispiel mein Telefonkabel durchgeschnitten. Oder hat meinen Autoschlüssel wahrscheinlich ins Klo hinuntergespült. Der wickelt dann alles in Papier ein und spült dann so lange, bis alles weg ist. Das heißt, bei allem Mitgefühl und bei aller Menschlichkeit entwickelt sich da schon eine Aggression. Also, ich bin nur noch negativ auf ihn eingestellt. Ich hatte so Mitleid mit dem Jungen damals, als die Mutter gestorben ist. Aber das war dann so, es hat sich dann so schnell herauskristallisiert, dass man das einfach nicht aushält. Denn er ist ja auch aggressiv gegen seinen eigenen Bruder. Also, ja, manche sagen dann, ja, der kann ja nichts dafür und so. Aber er hat so viele Dinge gemacht, dass auch, also Nachbarn viele Dinge gemacht, böse Dinge, dass die natürlich immer anzeigen, ihn angezeigt haben. Dann kam die Polizei und sobald die Polizei kam, hat er sich versteckt. Weiß dann schon, dass er was Böses tut. Ja, wobei man das natürlich schon nicht so sagen kann. Wenn es jemand ist, der so stark geistig behindert ist, kann er wirklich nichts dafür. Du bist jetzt so nah dran und denkst, dass er das bewusst steuert. Ja, manchmal denke ich das schon. Nein, das glaube ich nicht. Das ist halt das Schwierige, es ist ein schwerkranker Mann, ein geistig erkrankter Mensch, mit dem es schwierig ist zu leben. So kann man das ja sagen. Sehr, sehr schwierig. Es ist nur die Frage, wie sehr das eure Beziehung zerstört. Natürlich ganz, ganz schwer. Wir sind ja nie alleine. Mhm. Also außer tagsüber, aber dann muss man immer auf die Uhr schauen, weil da ist er ja immer angebunden. Andererseits ist es ja auch wieder rührend, finde ich, dass dein Lebensgefährte sich so für seinen Bruder einsetzt und ihn nicht einfach in ein Heim gibt. Also finde ich jetzt auch sehr beeindruckend. Ja, weil es ist natürlich ein Zwickmühle. Da bist du die Freundin, die auch andere Bedürfnisse hat, verständlicherweise. Ja. Und da ist er der Bruder des geistig behinderten kleinen Bruders. Und ja. Er hat jetzt die gesamte Versorgung übernommen. Ja. Das wäre wahrscheinlich für den 34-jährigen behinderten Bruder ganz schlimm, wenn er immer in ein Heim käme. Natürlich, das wollen wir auch nicht. Mhm. Das wollen wir auch nicht. Wir kämpfen jetzt so dafür, dass er wenigstens von Montagmorgen bis Freitagmittag dort mal Probe wohnt. Mhm. Aber dann sagen die zu ihm, und das finde ich gar nicht schön, bei aller Inklusion hin oder her, dann sagen sie zu ihm, aber wenn du das nicht magst, dann musst du das auch nicht tun. Mhm. Das finde ich total fies. Wer sagt das? Wer ist die? Die Leiter dort, die dafür zuständig sind. Ja, ich finde das nicht schön. Gut, aber das ist ja auch, man kann den ja auch nicht zwingen. Und das ist ja auch eine nette Herangehensweise. Man sagt, wenn du es nicht möchtest, dann ist das auch nicht so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das zwischen dir und deinem Freund da ständig Reibereien gibt. Ja, natürlich. Was sagt er denn dann? Er sitzt ja zwischen beiden Stühlen. Natürlich, er tut mir auch sehr leid und er ist auch mit den Nerven total fertig und am Ende. Was sagt er denn dann, wenn es Streit gibt? Er ist immer sehr verständnisvoll, ich bin verständnisvoll. Also früher haben wir nie gestritten. Mhm. Richtig gestritten. Wenn es eine Meinungsverschiedenheit gab, okay, und jetzt ist halt dann so, dann legen wir halt am Telefon auf und sprechen halt ein paar Stunden dann immer miteinander. Forderst du etwas ein? Bitte? Forderst du etwas? Ich fordere nur, ich sage immer, ich möchte nur einmal einen Abend allein mit ihm verbringen. Mhm. Einen einzigen Abend. Was antwortet er dann? Dass er das auch gern möchte, aber was soll er machen? Mhm. Das ist ja das Dilemma. Ja. Er ist ja ein herzensguter Mensch, dein Durch und durch. Aber schon immer. Ja, und dass er sich, ich sag's nochmal, dass er sich so um seinen Bruder kümmert, ist ja schon extrem. Das ist sehr extrem. Extrem rührend und beachtenswert. Auf jeden Fall. Aber ich kann natürlich auch deine Warte, kann man natürlich auch verstehen. Das ist ja wirklich ein Dilemma, in dem er da steckt. Ja, das ist ein Dilemma. Es gibt keine gute Lösung für alle. Gibt's nicht. Für alle auf keinen Fall. Nein, ja. Aber so, dass jeder wenigstens damit leben könnte. Aber selbst diesen Weg zu finden, ist schwierig. Ist sehr, sehr schwer. Also ich kann schon gar nicht mehr. Ich bin immer nur erkältet. Ich habe immer irgendetwas. Das ist wirklich so kompliziert, dass ich gerade darüber nachdenke. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Es gibt ja Eheberatungsstellen, die klassische Eheberatung. Ja. Da habe ich auch schon dran gedacht. Das ist ja in dem Sinne kein richtiges Eheproblem. Aber es gibt ja auch Lebensberatungsstellen, die eben sich vielleicht auch mit solchen Themen beschäftigen. Ich hielt das für ratsam, das kann man ja nicht in 10 Minuten hier am Telefon abhandeln. Wenn ihr beiden, also dein Freund und du, euch mal mit einem erfahrenen Menschen zusammen, einem Psychologen, einem Pädagogen vielleicht, einem Psychologen, zusammensetzt und mal einfach dieses, der auch mit der Problematik von Behinderten zu tun hat, wenn ihr euch einfach mal zusammensetzt und mal überlegt, wie man das lösen kann, in aller Ruhe. Ja. Weißt du was, Veronika Maria, wir gucken mal nach, ob wir irgendwie sowas in deiner Nähe an Adressen haben. Da gibt es sicher etwas. Bestimmt was. Dann ich wohne hier in der Gegend, also da gibt es halt so wahrscheinlich mehr Psychiater als und solche Einrichtungen, denke ich schon. Ja, guck mal, es ist eine Möglichkeit. Versuch's doch mal. Es ist ein kleiner Strohhalm, den man vielleicht mal aufgreifen kann. Denn einen klugen Satz gibt es hier nicht dafür, der sagt, so gibt und so muss... Nicht. Nein, gibt auf keinen es Fall. Nicht. Man kann alle verstehen und nochmal Hochachtung vor deinem Freund. Ein toller Mann ist das offensichtlich. Doch, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also so ein lieber Mensch ist mir noch nie im Sonst Leben wärst du ja auch gar nicht 11 Jahre mit ihm zusammen. Eben. Genau. Eben. Und wir haben schon sehr viel mitgemacht. Das glaube ich. Veronika Maria, wir machen uns mal ein bisschen schlau und mein Psychologe, der Peter, ruft dich jetzt an und alles Weitere dann im Hintergrund. Also ich lege jetzt auf. Du legst einfach auf und wartest, bis du angerufen. Dann kriege ich vielleicht auch ein Autogramm von dir. Alles Gute wünsche ich dir, sehr gerne natürlich. Oh ja, tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Und jetzt geht es weiter mit Eva. Und Eva ist 32. Hallo Eva. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen Eva. Morgen. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, also ich rufe noch zu dem Thema von gestern an. Ja, ausspioniert. Genau. Und zwar ist es bei mir ähnlich wie bei dem ersten Anrufer von gestern, dass ich halt nicht gut loslassen kann. Nur, dass das bei mir nicht auf Nichtbeachtung stoßt, sondern dass mein Partner, sag ich jetzt mal, mich auch nicht gehen lässt. Mhm. Also, er weiß, dass ich ihm ständig auf den Fersen bin. Bei mir geht das so weit, dass ich ihm einen Peilsender unter das Auto geklebt habe. Er hat das gefunden. Was hast du ihm unter das Auto geklebt? Ein Peilsender. Ein Peilsender? Ja, wo ich halt sehen kann, wo er ungefähr ist. Wie macht man das denn? Wo kriegt man denn einen Peilsender her? Das bekommt man überall oder es geht auch mit einem ganz normalen Handy. Also... Und wie hast du das wie hast du das am oder unterm Auto angebracht? Ja, mit Klebstreifen, also mit so einem Band halt. Einfach irgendwo unter dem Auto? Ja. Kann man auch reinlegen, aber muss man halt dazu ans Auto kommen. Wie lange seid ihr getrennt? Nee, wir sind gar nicht getrennt. Das ist ja das Problem. Also das ist ein bisschen kompliziert, also das geht jetzt schon fast 10 Jahre, er ist verheiratet, hat mit 2 verschiedenen Frauen mehrere Kinder und er lässt mich aber auch nicht los. Also er kommt immer wieder zurück. Jetzt hatte ich am Anfang gar nicht richtig kapiert. Du bist also eine von vielen. Genau, also er lebt mit seiner Frau zusammen, aber ich weiß zum Beispiel, ich habe durch Zufall Sachen von ihm gesehen. Er hat in mehreren Städten Kontakte zu Frauen. Er hat auch irgendeine Störung, weil er schreibt tausende Frauen an auf einmal. Er ist ständig in Kontakt mit Frauen. Also er sucht auch ständig Bestätigung. Und ich habe ihn auch schon öfters erwischt mit anderen Frauen. Und jedes Mal sagt er dann, du bist das Letzte und das war's und komm nicht mehr in meine Nähe. Und aber spätestens einen Tag später steht er dann wieder vor der Tür. Und du machst die Tür auch auf? Ja. Wann hast du das letzte Mal die Tür aufgemacht? Vor ein paar Tagen. Also es ist... Das geht seit 10 Jahren so? Ja, fast. Seit zehn Jahren lässt du dich von dem so benutzen, sage ich mal? Ja gut, ich dachte eine Zeit lang auch, vielleicht kommt er immer zurück, weil ich halt so gutmütig bin und immer für ihn da bin. Ja, aber das glaubt man ja vielleicht ein halbes Jahr, aber nicht 10 Jahre. Ja. Nee, eben. Und vor allem, ich nehme ihm wirklich die Luft zum Atmen. Allein deshalb verstehe ich schon nicht, warum er das mitmacht. Und eine Zeit lang dachte ich auch vielleicht wirklich, weil ich viel für ihn mache und immer da bin. Und nee, vielleicht warum der das mitmacht? Mhm. Weil du, ich sag's das mal ganz böse, weil du so ein Mäuschen bist, dass er fest im Sack hat und er sich deiner immer bedienen kann, wenn er Bock hat. Weil du kommst angedackelt. Aber... Das dachte ich auch, aber er hat von meiner Sorte wirklich, also ich habe das ja gelesen, er hat von meiner Sorte mindestens 8 oder 10 Stück, wo er jederzeit sein kann und auf die er zurückgreifen kann. Mensch, Eva, ich kriege eine richtige Gänsehaut, wenn du das so ganz normal sagst. Der hat von meiner Sorte 8 bis 10 und das nimmst du so hin? Ja, nicht, nee, das ist ja das, also er nicht, wo er hinfährt regelmäßig, also ich weiß, zum Beispiel auch, dass er, wenn er jemand Neuen kennenlernt, dass er dann 2-3 Mal dahin fährt und dann das Interesse verliert, weil er verliert sehr schnell an allem das Interesse. Okay, an dir hat das irgendwie nicht verloren. Warum auch immer. Hat er das zum Beispiel mit dem Autopeilsender, hat er das mitgekriegt? Ja, das hat er gefunden und er hat das dann auch gelassen, damit ich sehen kann, wo er ist. Obwohl er immer irgendwas macht. Also, keine Ahnung. Der hat den Peilsender nicht weggeschmissen, sondern hat gesagt, nee, hier, ich lege ihn hin, damit du weißt, wo ich bin. Ja. Selbst wenn du dann weißt, dass er bei einer anderen Frau ist. Gut, vielleicht fährt er dann in der Zeit nicht woanders hin, weil irgendwann geht da ja auch mal die Batterie leer. Aber es ist halt alleine, dass er das weiß, dass ich bin auch, das schränkt mich auch halt richtig ein in meinem Leben. Na, du bist gefangen in dieser Geschichte. Ja, du bist eine Sklavin. Du bist eine Sklavin generell und eine Sklavin in dieser ganzen Story. Genau, und ich habe auch, also wirklich, das ist belastet. Ja, also ich habe keine Ruhe abends, bevor er zu Hause ist. Ich habe immer, wenn wir Kontakt haben, Bluthochdruck und bin total aufgeregt, depressiv. Also das macht mich wirklich richtig fertig. Und ich habe dann halt auch schon mehrmals versucht, mich dann mit anderen Männern abzulenken, sage ich mal. Mhm. Das ist jetzt schon länger her. Also jetzt inzwischen geht das schon gar nicht mehr, aber... Ich glaube, ja, das ist eine Obsession. Das ist eine, du bist dem verfallen. Ja, aber das Problem ist, dass ich gar nicht weiß, warum, weil er gibt mir eigentlich sehr wenig. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich komme da nicht weg, weil er so lieb und nett zu mir ist oder. Das macht's ja noch, das macht's ja noch schlimmer und absurder. Ja, eben. So im Gedankenspiel, nur so als Gedankenspiel. Wenn der morgen vor dir stünde und sagt, ich gebe alles auf, meine Familie, alle anderen Frauen, ich schwöre dir Treue bis an mein Lebensende, ich komme zu dir. Und wir gehen mal aus davon, dass er es ernst meint. Was wäre das für ein Gefühl für dich? Würde ich glaube ich gar nicht wollen, weil er ein ganz komplizierter, schwieriger Mensch ist. Ich möchte ihn gar nicht bei mir zu Hause ständig haben. Also das ist ja das Verrückte. Ja, ist denn der Sex so extrem ausgefallen, dass du deshalb so verrückt bist? Nee. Nee, auch nicht. Gar nicht. Nee, jeder fragt danach. Und ich kann es nicht sagen. Jeder sagt, was ist es denn? Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Und das ist das, was mich so fertig macht. Ich war schon in Kliniken, in Reha. Jetzt gehe ich wieder demnächst. Aber ich... Du gehst in eine Reha, weswegen? Ja, das ist eine Abhängigkeit. Also du bist behandelt worden? Wegen was bist du behandelt worden? Wegen Verlustängsten, Depressionen, Panikattacken. Das ist wirklich, also ich habe dann, wenn ich nicht weiß, wo er ist, habe ich richtig Panik. Also Hast du in diesen therapeutischen Gesprächen, die du da schon hinter dir hast, hast du mit den Therapeuten auch über diesen Mann gesprochen? Natürlich, ja. Uns hat alles nichts gebracht. Nee, also es hat schon was gebracht. Also gerade letztes Jahr, Anfang des Jahres, war ich auch längere Zeit weg und hatte es eigentlich geschafft. Aber er kommt dann immer wieder auf mich zurück und dann hatten wir auch halt noch ein paar Sachen zu klären. Und dann war ich, dachte halt, ich kann inzwischen damit umgehen und kann das locker sehen, was ja gut wäre, wenn ich wenigstens sagen könnte, ich treffe mich mit ihm, aber ich lebe mein Leben weiter, aber das geht auch nicht. Wahrscheinlich ist das zu vergleichen mit einem Alkoholiker. Genau. Der darf auch nicht eine Schnapspraline mehr essen. So darfst du mit dem nichts mehr zu tun haben, gar nichts. Auch nicht nur einfach mal locker treffen. Ist der älter als du? Ja. Wie viel älter? 10 Jahre. 10 Jahre. Was machst du vom Beruf? Im Büro arbeite ich. Im Büro. Aber das war halt auch ein Problem. Ich habe halt zu der Zeit, bevor ich das letzte Mal in der Klinik war, auch betriebsbedingt die Kündigung bekommen und Der macht dein ganzes Leben kaputt. Ja, und seitdem habe ich dann auch keinen, weil im Moment wüsste ich gar nicht, wie ich arbeiten gehen sollte. Weil das ist ja unfassbar. Ja. So von, wenn man so eine Leidensskala hat, von 0 bis 10, 10 ist ganz schlimmes Leiden und 0 ist super, wo würdest du dich einordnen? Also im Moment bei 8 bis 9. Bei 8 bis 9? Ja, deshalb wird es auch Zeit, dass da irgendwas passiert und deshalb habe ich auch angerufen, ob ihr mir da vielleicht irgendwie eine Klinik oder sowas nennen könnt. Müssen wir jetzt, da die Sendung jetzt gleich vorbei ist, müssen wir unbedingt jetzt im Hintergrund machen. Ja. Denn da musst du jetzt wirklich die Notbremse ziehen. Du hast 10 Jahre deines Lebens, hast du schon, ich sag's mal ganz, ganz krass, hast du verplempert an dem. Ja. Ja, ich weiß. So lange sind andere Leute nicht verheiratet. Aber andererseits hast du auch nur eine gute Chance, weil du erst 32 bist. Wenn du jetzt den Absprung schaffst, hast du eine gute Chance auf einen guten Neustart, ein ja. gutes Leben. Liebe Eva, ich bitte dich aufzulegen, wir rufen dich gleich wieder an, alles weitere im Hintergrund. Alles klar. Und viel Glück wünsche ich dir. Ja, dir auch. Tschüss, alles Gute. Dankeschön, danke, tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Alina Marquis. Morgen ist Freitagnacht, die Nacht von Freitag auf Samstag. Das ist auch wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen 0800 220 50 50. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr der Fernsehen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.